Kapitel 12. Gründe für Armut. Es gibt verschiedene Gründe für Armut auf dieser Welt. Ich glaube, dass der Hauptgrund für Armut im Leben eines Christen darin liegt, dass es ihm am Verständnis über die Wahrheit der Bibel mangelt und er dadurch falsche Dinge glaubt. In den folgenden Kapiteln möchte ich dir zeigen, dass materieller Segen für einen Gläubigen des Neuen Bundes ein Geschenk Gottes ist. Daneben gibt es auch natürliche Folgen unseres Handelns, die uns in Armut führen können. Wenn wir uns anschauen, wie sehr sich Gott danach sehnt, seine Kinder zu segnen, stellt sich die ganz offensichtliche Frage, warum manche Christen arm und manche Sünder reich sind. Neben den Gründen, die ich schon erwähnt habe, falscher Glauben und ein Mangel an Erkenntnis, gibt die Bibel auf diese Frage eine sehr klare Antwort. Schauen wir uns ein paar Schriftstellen an, die auf diese Frage eingehen. Grund Nummer 1: Faulheit. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise, obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen, so holt dich die Armut ein wie ein Läufer, und der Mangel wie ein bewaffneter Mann, Sprüche 6, 6-11. Hier sehen wir einen der Gründe für Armut, nämlich Faulheit. In den vielen Jahren, in denen ich im christlichen Dienst unterwegs bin, habe ich das immer wieder gesehen. Oft habe ich erlebt, wie Faulheit damit entschuldigt wurde, dass es ein Leben im Glauben Stern sei. Menschen erzählten mir, Gott habe sie in den Dienst berufen, und deshalb kündigten sie ihre Arbeitsstelle. Anstatt hart zu arbeiten, arbeiteten sie nun nur sehr wenig und taten nur noch das, was ihnen Spaß machte. Das ist kein Leben aus Glauben. Der Apostel Paulus war willig, mit seinen eigenen Händen hart zu arbeiten, damit er in der Lage war, seiner Berufung in den Dienst nachkommen zu können. Schau, was er in 1. Korinther 15,10 sagt. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die Bibel warnt uns vor einer Haltung der Faulheit. Kein Christ sollte jemals faul sein. Wenn wir einen Job in der Welt haben, sollten wir die besten Angestellten sein, die ein Arbeitgeber je haben kann. Wir sollten alles so tun, als würden wir es für unseren Herrn tun. Als Jesus auf der Erde war, arbeitete er ohne Unterlass. Anfangs arbeitete er als Zimmermann. Als er seinen Dienst begann, diente er unermüdlich seinem Vater, indem er den Menschen diente, zu denen er gesandt war. Grund Nummer 2: Mangel an Großzügigkeit. Einer teilt aus und wird doch reicher, ein anderer spart mehr, als recht ist, und wird nur ärmer, Sprüche 11,24. Die Bibel sagt hier nicht, dass der, der spart, in Armut landen wird, sondern dass der, der mehr spart als recht ist, verarmen wird. Wir sind berufen, großzügig zu sein. Großzügigkeit sollte im Leben eines Christen etwas ganz Normales und Selbstverständliches sein. Ich kann einfach nicht verstehen, und es ergibt für mich auch überhaupt keinen Sinn, warum wir in unseren Gottesdiensten lange Opferreden halten müssen. Die Tatsache, dass wir immer wieder dazu motivieren müssen, in das Reich Gottes zu geben, zeigt, dass nur wenige die Worte Jesu glauben, der gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Ich werde in einem späteren Kapitel noch näher darauf eingehen. Grund Nummer 3: Nicht offen sein für Korrektur. Wer Zucht verwirft, gerät in Armut und Schande, wer aber auf Zurechtweisung achtet, kommt zu Ehren, Sprüche 13, 18. Ich habe unzählige Male erlebt, wie sich diese Schriftstelle im Leben vieler Menschen erfüllt hat. Jeder, der denkt, er weiß alles und keinen göttlichen Rat braucht, ist auf Probleme aus. Als Christen sind wir Teil eines Leibes und können nicht isoliert leben. Wir brauchen Korrektur und Weisheit von anderen Menschen um uns herum, die von Gott hören. Wir müssen stets bereit sein, Rechenschaft für unser Tun abzulegen und Korrektur wertzuschätzen. Grund Nummer 4: Habsucht. Ein scheelsehender Mann hascht nach Reichtum, und er erkennt nicht, dass Mangel über ihn kommen wird, Sprüche 28,22, Elberfelder 1905. Der Ausdruck ein scheelsehender Mann war allgemein verständlich in der hebräischen Kultur. Dieser Ausdruck wurde benutzt, um habsüchtige Menschen zu beschreiben. Menschen, deren Motive von Habsucht geprägt sind, haben oft die Wahrheit dieser Schriftstelle in ihrem Leben erlitten. Auch als Geschäftsmann musst du dein Herz vor Habsucht bewahren. Wie viele Menschen haben Armut erlitten und alles verloren aufgrund ihres habsüchtigen Herzens? Auch darüber werde ich in einem späteren Kapitel noch mehr schreiben.